Hallihallo, herzlich willkommen zum Antcast Folge 68 mit Rio und Mo und heute mal am Mittwoch. Was geht ab? Hallo Rio. Hi Mo. Was geht ab? Ja, Montag warst du ja nicht da. Ja. Ich war auch nicht da und da war das ein bisschen schwierig, eine Sendung zu machen, wenn man ja, nicht da genau, ist. Ja, genau. So, man hätte können Lehrer Bildschirm zeigen, so ohne. Ja, Sprech, genau. Und automatisierte so. Webseiten, so die Recherche einfach einblenden. Ja, genau. Das wäre vielleicht was gewesen, ja, vielleicht. Mit so einem kleinen Skript, durchaus machbar. Ja. Naja, gut, ich meine, wir sind ja keine Roboter, ne? Von daher wäre es dann langweilig gewesen. Ja gut, man hätte es vielleicht über die Handys machen können, aber da, wo ich war der Empfang so schlecht, das hätte nicht viel gebracht. Ja, und da, wo ich war, hätte ich eine aufs Maul bekommen, wenn ich das gemacht hätte. Okay. Na gut, also die letzte Woche, ja, also es bezieht sich jetzt alles auf letzte Woche, ja, nicht diese Woche, ja, obwohl ich habe gesehen, der Mo war noch fleißig so kurz vor Schluss, ja. Ja, ich habe noch ein bisschen was aufgegabelt. Aber es ist hauptsächlich jetzt von letzte Woche, weil es ist ja auch eigentlich der Netcast von der letzten Woche, ja, also Rückblick und so. Und da war auf jeden Fall noch interessant, dass Samsung Galaxy Note, ja, ist ein neues Video aufgetaucht, ein neues Werbevideo, ja. Der zeigt auch mal so ein bisschen der Sinn von dem Stylus und also Samsung hat ja wegen diesem Stylus doch einiges an Kritik einstecken müssen. Ich muss sagen, ich finde den Stylus absolut gerechtfertigt, ja, weil manche Sachen kann man einfach mit dem Finger auf dem Display nicht machen, ja, wenn man da exakte Zeichnungen machen will oder exakt zum Beispiel, was da auch gezeigt wird, Grafiken ausschneiden und dann verwenden zum Beispiel in andere Collagen oder sowas, ja, das ist ja mit dem Finger nicht so zu machen. Ja. Und deswegen ist der Stylus schon sehr, sehr gut. Und wer jetzt gesagt, wahrscheinlich denken die Leute, das wäre so ein resistives Display. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Mischung zwischen beiden. Das ist einmal ein kapazitives Display, das heißt das Handy, Tablet, je nachdem, wie man das einordnen will. Es ist ganz normal, mit dem Finger zu bedienen. Ja, also so wie man es gewohnt ist von jedem besseren Android-Phone. Ja. Und zusätzlich kommt eben der Stylus mit Drucksensoren zum Einsatz. Das ist eigentlich der ganze Trick. Das ist faszinierend, sehr gut, weil da kann man richtig gute Sachen mitmachen. Und wie der Name schon sagt, Galaxy Note als Notizblock. Und da ist ein Stylus einfach unverzichtbar. Ja. Hast du schon mal mit dem Finger geschrieben? Ja, genau, ich tauche ja auch meinen Finger nicht in Tinte und schreibe dann auf dem Papier rum. Ja. Ja, also das wird so ungenau, es macht keinen Spaß. Nee. Also ein Stift sollte dann schon dafür genutzt werden. Und ich meine, wie der Name schon sagt, ja, es genau. Ist ein Note. Genau, es ist ein Notepad zum Mitnehmen und genau, ach, die Idee dahinter und die Idee ist meines Erachtens ganz gut. Genau. Ja, also wer will, kann sich schon das Galaxy Note Video anschauen, dann wird einiges vielleicht ein bisschen deutlicher. Und ja, es wäre jetzt blöd, das zu erklären. Was ich nicht drum herum komme, das zu erklären, ist das neue Produkt iWatch. Genau, das ist eine Android-Armbanduhr. Ja, es gibt sie. Ja, wer schon mal die Apple Zombies, Entschuldigung, nicht Zombies, wollte ich nicht sagen. Ne? Wer die Apple-Fans schon mal rumlaufen gesehen hat mit diesem iPod Nano da, den es gibt, dann gibt es ja auch so ein Armband dafür, dann kann man auch schön als Uhr tragen am Handgelenk. Ja, da brauchst du dich jetzt nicht mehr länger hier zu krümmen vor Kram. Ja, der kann jetzt auch eine Android-Armbanduhr anziehen. Ja, wenn er da nicht hinten dran stehen soll. Und hat dann eine Armbanduhr, genau wie der iPod Nano dann, der die ja unter Umständen, wenn man nicht allzu viel damit macht, einen Tag durchhält. Ja, genau. Aber der Name stimmt nicht, ja, einem Watch. Das stimmt nicht. Das nee, da steht einem haben will. Okay. Ich möchte es haben. Gut. Aber ja. 240 mal 240 Pixel, oder? Ja. Mhm. Hat natürlich nicht sehr viel. Vergiss aber nicht, die Uhr dann jede Nacht zu laden, sonst hast du Probleme. Das ist wahr. Die hält also einen Tag durch, aber dann musst du laden. Ja gut, ich meine, klar, ist ein vollständiges Android-Gerät eigentlich. Man hat zwar keine 3G Kein Fiji-Zugang drin, aber ansonsten halt schon ein vollständiges Android-System. Und ja, die Apps, die da drauf laufen, müssen aber angepasst sein. Also da laufen nicht alle Apps einfach so. Ja, das Oh, ist ja. schade. Ja. Wäre auch nicht besonders sinnvoll, sage ich mal. Weil bei der Displaygröße und so, da ist es schon erforderlich, dass man die Apps anpasst dafür. Ja, tja, was habe ich in meiner Skepsis ja noch gesagt? Du hast es ja auch nochmal unterstrichen. Wegen Ice Cream Sandwich haben Leute gesagt, ich soll doch nicht die Pferde verrückt machen. Ja, Google wird schon Ice Cream Sandwich für alle Telefone, auf denen es auch wirklich funktioniert, rausbringen. Ja, und dann kam die Meldung. Horrormeldung. Für dich der Horrormeldung. absolute Horror, oder? Horrormeldung für Google Nexus One Besitzer. Ja, es Ach, gibt. Entschuldigung, ja, Nein. du hast ja Nexus S. Nein, für mich. Ach, was. Wollte gerade sagen, Nexus One ist ja wieder ein Ja, Stück zurück, ja. ach, wenn das Nexus S, sag ich mal, das kein Ice Cream Sandwich kriegen würde, ja, dann, naja. Ich hab's ja schon letzte Woche gesagt, Ja, ne? du hast ja deinen Timer gesetzt auf Zwei bis 14 drei. Tage und ein paar Genau. Spielraumtage Genau. noch. 2 Wochen und ein paar Tage Spielraum und dann, ja, ne? Jetzt habe ich tatsächlich das Nexus One mit dem Nexus S, um Gottes Willen. Ja gut, aber für mich irgendwie auch verständlich. Ja, Weil das gut. Nexus One ist ja nicht so stark ausgestattet. Doch. Obwohl, Eigentlich ein Gigahertz technisch, hat es ja, ne? ja, technisch wäre es absolut möglich. Das Einzige, was da Probleme bereitet, ist offenbar die Speicheraufteilung des Gerätes, ja. Und da sind wir beim selben Spiel wie damals beim G1 und dem 2.1 bzw. 2.2 Froyo. Es hätte funktioniert, wenn quasi das Telefon beim Update-Prozess neu partitioniert worden wäre, ja, neu aufgeteilt wäre, dann hätte das Froyo-ROM ebenfalls aufs G1 gepasst. Und hier ist der Unterschied allerdings noch nicht mal so groß, weil das technisch gesehen das Nexus One durchaus noch, sagen wir mal, an die aktuellen Low-Cost-Geräte rankommt. Und da hätte man doch als Nexus One-Besitzer vielleicht erwartet, dass Ice Cream Sandwich auch noch für Nexus läuft. Und ja, die Stimmen im Internet waren auch dementsprechend verheerend. Es wurden auch Listen gezeigt. Also im Vergleich, die Android-Update-Politik im Vergleich zu anderen Konkurrenzsystemen. Ja. Und da hat man gesehen, dass viele Android-Handys eben von der Unterstützung her viel zu kurz sind. Ja. Ich meine, ich habe mich ja so weit damit abgefunden, dass ich schon gesagt habe, okay, so einmal im Jahr ein neues Gerät, wenn man aktuell sein will. Ja. Aber dennoch ist es ziemlich ärgerlich und wenn man da so andere Update-Strategien sieht, da wird man dann schon ein bisschen neidisch manchmal. Muss ich schon sagen. Also ich meine, ja, das sind einige Geräte 4 Jahre auf dem Markt und werden noch aktualisiert mit dem allerneuesten System, wenn auch mit ein paar Einschränkungen. Ja. Und dann sind Geräte hier auf der anderen Seite drauf, die sind noch nicht mal ein halbes Jahr alt und kriegen schon keine Updates mehr. So geht es natürlich nicht. Das ist ganz klar. Man muss auch den internationalen Markt sehen. Also das Nexus One, das kam ja auch später raus als in den USA. Genau wie das Nexus S später rauskam. Und jetzt kann man sich vorstellen, wer so ein Gerät dann gekauft hat, vor noch nicht mal ganz 2 Jahren, hat noch einen Vertrag und ist jetzt schon wieder auf dem Abstellgleis. Es ist schon ärgerlich, ja. Also man muss sich da schon klar sein, von Anfang an, das müsste auch besser kommuniziert werden, dass man eben am besten die Android-Handys nicht mit Vertrag holt und sich jedes Jahr ein neues einplant. Weil ansonsten kriegt man unter Umständen die neue Betriebssystemversionen nicht mehr. Ja, schon nervig, traurig, aber tja. Also ich gehe mal davon aus, dass ich für das Sensation wohl eine bekommen werde. Wenn HTC weiß, was sie denn überhaupt machen, weil ich habe mir das nochmal genau durchgelesen, der Aussage von HTC, wo du auch letztens zitiert hast. Also das, was die da gesagt haben, tut mir leid, dass ich das so krass sagt, das ist. Ja, die wissen ja selber nicht, das ist Bullcrap, ist das, ja. Das ist einfach, die wissen gar nicht, was die wissen gar nicht, was die machen damit, ne? Aber die machen also, die haben gesagt, ja, also das Ice Cream Sandwich wird auf unseren aktuellen Handys kommen, wenn das und das angepasst ist. Also das heißt, die überlegen noch, wie die überhaupt den Sinn von Ice Cream Sandwich rüberkriegen wollen mit einer Sense-Oberfläche. Also das haben wir ja auch gesagt. Ich weiß jetzt nicht groß, was da noch viel an Funktionen sein soll, ja, weil das Hauptaugenmerk bei Ice Cream Sandwich ist ja die Oberfläche, die Bedienoberfläche. Die hat sich komplett neu geändert und die hat auch viele Lorbeeren geerntet bereits. Ja, aber die Bedienoberfläche bei HTC-Telefonen ist ja Sense. Viel bringen tut das dann nicht. Ne? Die haben ja sogar ein eigenes Kameraprogramm drauf bei Sense. Das ist übrigens ganz gut. Aber eben das Neue von Ice Cream Sandwich, diese ganzen neuen Funktionen, die hat man dann eben bei der Sense-Kamera erst nicht drin. Also müssten die das Sense komplett neu überarbeiten, Funktionen von Ice Cream Sandwich übernehmen, dann hat man immer noch nicht das Look and Feel von Ice Cream Sandwich, um das es ja eigentlich geht. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, ich wüsste auch nicht genau jetzt als Entwickler bei HTC, wie man das in einen Hut kriegen soll. Also die wohl logischste Lösung für die wäre, dass man halt eben bei der Installation wählen kann, möchte ich Sense oder möchte ich halt eben die neue Ice Cream Sandwich Oberfläche. Ja, und genau das... Nur das macht Sinn. Machen die es nicht, dann werden die genauso die Probleme kriegen wie alle anderen, die sich oder die, sag ich mal, dem Android Standard den Rücken gekehrt haben. Hm. Gut, die haben ja alle irgendwie ziemlich federn lassen müssen. Ja, gut. Ich sage auch ganz ehrlich, sollte ich nicht Ice Cream Sandwich bekommen, nur wegen Sense, dann werde ich einen Custom ROM drauf machen. Hm. Ja, weil klar. Es wird mit Sicherheit eins kommen. Also ich meine, gut, das mit der erfolgreichen Geschichte, das ist natürlich eine andere Sache, weil die erfolgreichsten Handys sind eben nicht mit dem Standard Google System ausgestattet. Ja, das ist ja nur das Nexus One, das Nexus S. Man darf nicht vergessen, was für Veränderungen das es gibt. Der Ice Cream Sandwich kommt ja einer komplett neuen Generation gleich. Genau. Das ist ja nicht einfach eine neue Version, wo ein paar Verbesserungen drin ist, sondern wir reden hier von einem komplett anderen, eigentlich von einem komplett anderen System. Ja, genau. Deswegen müssen wir halt mal warten, wie das wird und ob mehr Firmen jetzt das übernehmen. Ja. Ob zum Beispiel eine Firma wie Samsung dann sagt, okay, dann verzichten wir auf unser komisches TouchWiz, ja, oder eben HTC sagt, okay, dann geben wir eben den Benutzern die Möglichkeit zu wählen, Original Android Oberfläche, Ice Cream Sandwich oder HTC Sense Oberfläche, ja. Das werden wir sehen, was da passiert. Bisher hat ja HTC das immer weit von sich gewiesen, hat gesagt, ja, gut, das ist ja HTC Phone, ja. Wenn wir da ein normales Android drauf machen, dann wo unterscheiden wir uns dann von der Konkurrenz, ja. Das war immer dieses Blabla. Dabei hätten alle Leute lieber doch einige Leute lieber das Original drauf und haben die HTCs halt gekauft, weil sie gute Geräte sind, ja. Haben sich dann halt mit dem Sense abgefunden sozusagen. Wobei es ist, wie gesagt, es ist nicht schlecht. Im Vergleich zum alten Oberfläche von Gingerbread beispielsweise. Die Gingerbread-Oberfläche kennt man zwar auch sehr, sehr gut, aber jetzt dieses Ice Cream Sandwich, das ist natürlich der Hammer, was UI betrifft, ja, und da werden viele Dinge vereint, die heute theoretisch schon zu bekommen sind als Apps. Ja, genau, richtig, ja. Nur, wenn das alles natürlich integriert ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, dann wird es auch viel schneller, flüssiger und bedienbarer sein. Genau. Einiges, was einige Firmen würden auch ziemliche Nutzen davon ziehen, wenn sie das Ice Cream Sandwich Original nehmen würden, schon alleine wegen der Verrücktheit der Woche. Ja, Apple hat das Patent für das Slide to Unlock bekommen. Ja, das also beschreibt, dass man ein grafisches Element von links nach rechts zieht, um das Telefon zu entsperren. Genau das passiert ja zum Beispiel bei den Touch-Whisk-Geräten, wie zum Beispiel beim Galaxy Tab, passiert aber nicht bei Ice Cream Sandwich, weil da hat man diesen Kreis, wo man dann eben ein anderer Kreis quasi an den Rand des Kreises führt und kann damit auch gleichzeitig noch andere Programme auswählen, die starten. Ja. Wie bei Sense. Wie bei Sense in etwa, genau. Ja, ich sag bei, ja, dem neuen Sense, bei dem neuen Sense, wohlgemerkt, bei dem neuen Sense. Ja, ja, genau. Es werden da Dinge implementiert, die als Apps oder halt eben genau. aus anderen Systemen schon bekannt sind. Richtig. Und tatsächlich, Apple hat das Patent zugesprochen kriegen, im Internet war die Hölle los, deswegen, ja. Ich fand das schon so witzig, ich habe einfach mal hier geschrieben, Slide to Loose Brain. Ja, also ich kann es einfach nicht begreifen. Die Richter sind vollkommen losgelöst von der Realität. Oder ich weiß nicht, Richter, Patentstelle hat das ja gemacht. Das ist ja noch nicht vor Gericht, das wird noch nicht verhandelt. Ich möchte mal was zu dir sagen. Dann sollen sie Slide to Unlock einfach wegmachen und ein, was weiß ich, Kringle to Unlock reinmachen. Was meinst, wen das interessiert? Ja, kein Mensch, das ist die unwichtigste Sache überhaupt. Natürlich, es ist absolut unwichtig, es ist blödsinnig, aber es ist halt so, dass doch einige... Sollen sich das jetzt in einen Rahmen kleben und aufs Klo hängen oder was weiß ich? Nein, ich kann dir sagen, was die mitmachen. Die werden jetzt etliche Firmen wiederum abmahnen und weiterhin Zweifel und Angst streuen bei den Anbietern, die Android-Handys produzieren bzw. im Angebot haben, weil nämlich einige... nämlich die bekanntesten, die Samsung-Geräte, alle diese Slide-Unlock-Funktion haben, die durchaus mit dieser Beschreibung hier identisch ist. Ja, sieht zwar etwas anders aus, aber es ist auf jeden Fall identisch genug, dass Apple die verklagen kann. Ja. Mhm. Und ich schätze mal, wenn sich jetzt nach dem Tod von Steve Jobs nicht drastisch verändert, dass das auch gemacht wird. Ja. Man hat ja jetzt übrigens in der Biografie hat man jetzt auch erfahren, warum das so war, warum Apple so arg gegen Android schießt. Dieser Steve Jobs war ja Vollzeit-Choleriker und der hat sich halt zur Lebensaufgabe gemacht, nachdem Apple beziehungsweise nachdem Google Android gestartet hat, Android zu vernichten. Ja, und die Worte waren härter als ich sie noch verwende manchmal und ja, also von Krieg und thermonuklearer Krieg wurde da gesprochen gegen Android. Tatsächlich, das waren Steve Jobs Worte und ja, was soll man sagen? Da braucht man sich nicht zu wundern, dass es Krieg zwischen Apple und Android Usern gibt, ne? Oder vielleicht bald geben wird. Weil sowas ist natürlich nicht... Du meinst so wie früher links und rechts, man geht auf die Straße, nur dass wir nicht mit Steinen, sondern mit Handys werfen? Genau. Okay. Nein, also ich muss schon sagen, das ist natürlich kein... So kann man nicht miteinander umgehen, ja. Und aber ich sag immer, wie es in den Wald hineingerufen wird, so schallt es auch wieder raus. Und ich bin gern bereit, das Echo zu spielen. Ja, ist mir egal. Aber... Du hast eins vergessen zu sagen. Ja. Ich meine, die Samsung-Geräte mögen vielleicht dieses Slide-to-Unlock haben, ja? Aber die haben auch was das neue iPhone 4 nicht hat. Mhm. Akkulaufzeit. Naja, okay. Ja, das war jetzt richtiger Seitenhieb. Ja. Alle iPhones, naja, gut. Aber, okay, nee, egal. Wir wollen ja nicht über iOS sprechen. Wer nicht, also genau. Sollten auch Apple-User dabei sein. Bitte dies als Scherz auffassen, ja? Nein, bitte dies nicht als Scherz auffassen. Also Android hat übrigens auch, weil wir schon gerade bei iOS sind, Android hat jetzt iOS auch bei den Downloads überholt, ja? So, was, ihr wollt Krieg? Ja, da habt ihr einen Krieg. So, fertig. Ja, boom, tschüss, aus, Ende, geht nach Hause. Ende, aus. So, ganz einfach. Dann ist das Thema erledigt. Anderes Thema. Siri. Iris. Voice Action. Die ganzen Sachen, was jetzt hier in den Medien dauerhaft vertreten sind, ja. Ich meine, vorher hat sich ja über Voice Action, hat ja niemand gesprochen. Alle haben gesagt, was ist das für ein Mist. So, dann kommt Siri, ja, jetzt sagen alle, oh, Spracherkennung, oh, wie genial, super, Steve Jobs hat es erfunden, Wahnsinn, genial. So, dann kommt Iris, dasselbe macht wie Siri, bloß ein bisschen schlechter, muss man schon zugeben, ja. Voice Action konnte das sowieso schon vorher, jedenfalls, wenn man sich ja, vernünftig, sage ich mal, auf die Aufgaben konzentriert und nicht hier ja, mit seinem Handy in Umgangssprache reden soll. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Egal jetzt, ob das Google Voice Action ist, Iris, Siri oder sonst irgendein Spracheingabesystem. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie sinnvoll ist das überhaupt? Ich meine, gehen wir wirklich jetzt dann draußen rum in der Stadt und reden dann lauthals, ich meine, wenn es da schöne Geräusche sind außenrum, ja, Autos fahren und Leute reden und dann drücken wir auf den Button, ja, und sagen dann, was weiß ich, zeig mir das Wetter, ja, oder, ja, oder was weiß ich. Wie warm ist es in New York? Genau, oder wie viel ist 38 mal 5, ja. Und die Leute nehmen einen, gucken einen dann an und sagen, und antworten vielleicht. Da hat doch was an der Klatsche. Oder so Sachen wie eben. Rio, da muss ich dich aber jetzt ausbremsen. Ja. Vor einigen Jahren hatte man das auch gedacht bei Leuten, die ein Headset verwendet haben. Ich denke das immer noch, der redet der mit mir, wenn auf einmal vor mir einer anfängt zu quatschen, ja. So, oh, hallo, und wie geht's? So, den kenne ich gar nicht. Ja, also ja, aber das ist, aber es ist inzwischen salonfähig geworden. Also es ist ja nichts mehr Ungewöhnliches. Ich denke, diese Geschichte vielleicht in ein paar Jahren, wenn das jeder verwendet. Du mach das mal. In der Straßenbahn hörst du da nur noch Gemurmel, ja. Mach das mal in Berlin-Kreuzberg, ja. So, geh mal hin, telefonier dort mal mit dem Headset, ja. Und also, ey, Alter, wenn du es nochmal sagst, dann komm ich zu dir, ja. Ey, dann bum, bum, bum, ja, zack. Nix im Krankenhaus. Nee, also jetzt wirklich, bei den meisten Sachen ist es doch wirklich so, dass Spracheingabe umständlicher ist, als sich zum Beispiel einen Shortcut anzulegen. Ja? Zum Beispiel, zeig mir das aktuelle Wetter. Ja? Das ist bei mir ein Tastendruck und dann erscheint das aktuelle Wetter auf meinem Display. Rio, ja? Also, es wird halt dann interessant, wenn du wirklich was diktieren willst. Genau, richtig. Da ist es doch durchaus schon zu... Ich stelle mir das gerade vor. Rio sitzt in der Straßenbahn, ja, genau. Sagt, erster Artikel für die heutige Sendung. Punkt. Genau. Genau. Und die Leute gucken alles. Na, was? Ja, weißt, das ist genau das, ja. Da stehe ich dann. Ja, Themen heute. Samsung Galaxy Note, _, neues Video, / Cinder Stylus, Punkt. Nächstes Thema. Android ist cool. Apple sucks. Na, was? Das ist der App-User hinten dran hebt ja schon die Knarre an den Kopf, oder? Ja, genau. Hinten dann ja. Sind dann schon die App-User im Knick, ja? Oh, was ist denn da los? Also, ganz ehrlich, so lokal, also zu Hause kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich habe es ja auch schon mal getestet, weißt du ja, SMS-Schreiben, was ganz gut funktioniert hat. Mhm. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen, aber unterwegs, ganz ehrlich, ist mir dann auch zu blöd. Also, wo ich es manchmal benutze, ist, wenn ich im Auto unterwegs bin und kriege jetzt eine Google-Talk-Nachricht, ja. Und das dann drück ich einfach auf den Button, auf den Voice-Action-Button, sag dann einfach, was ich schreiben will. Ja? Und ja gut, mehr oder minder ist es dann, funktioniert es dann, weil wenn ich also schneller im Auto fahre, dann ist es halt sehr laut. Ja, ich habe halt keinen Luxusschlitten, ja. Und dann ist es ein bisschen laut und dann erkennt er manchmal die Sprache nicht ganz Leute, so gut. Leute, es ist nur so laut, weil er ein F4 fährt. Ja, klar. Sicher. Ah, kommst du in meine Ferrari? Schön wär's, ne? Ja, kommst du in meine Ferrari? Ja, also ich hab mir da mal halt so ein paar Gedanken gemacht drüber und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie man das effektiv nutzen soll. Ich glaube, du hast schon ein Stichwort eben gesagt. Ja. Ne? Ich denke, im Auto, da habe ich jetzt gar nicht so tief drüber nachgedacht, aber im Auto ist doch vieles davon sinnvoll. Wenn, du möchtest jetzt zum Beispiel aufs Wetter, du willst das Ding nicht anfassen, darfst du ja nicht, ja. Also auch einfache Klicks sind ja eigentlich nicht erlaubt. Ne? Und dann sagst du halt einfach, dass du das Wetter sehen möchtest und kriegst es angezeigt. Ich glaube, da macht es vielleicht wirklich Sinn. Aber da darfst du natürlich kein Radio anhaben. Ne? Wusste ich, genau, zum Beispiel. Und wie gesagt, das Auto darf nicht zu laut sein und, ja, und so weiter und so weiter. Und vor allem der Beifahrer muss die Klappe halten. Ja. Ja. Schnauze. Ja, es ist auch wirklich ein Teil von der Privatsphäre, die man aufgibt, ja, wenn man etwas laut zum Beispiel reinschreibt. Wenn ich eine Google Talk Nachricht eintippe, ja, dann weiß nicht die halbe Straßenbahn, was ich gerade geschrieben habe, ja. Weißt du? Ja. Ja, aber, ja. Aber wenn ich da rein prügel in mein Handy, so, Mo, hast du keinen Respekt vor mir? Ich komme gleich zu dir nach Hause, dann gibt's aber Süßes, ja, und nicht Saures. Dann, weißt du, dann weiß es die halbe Straßenbahn. Guck ich einfach so, das ist für einer jetzt. Ja, wo will der hin? Ja, und ich komme in Verruf. Ja, genau. Ne? Ja. Also ich find's wirklich bedenklich. Außerdem noch mal was zu Siri an sich oder auch Iris. Ja, Iris ist ja, wie gesagt, das Nachgemachte von einem Programmierer für Android, ja, und mein Iris ist Siri rückwärts, ja, gesprochen, ne, also Siri, Iris, ne. Ja, und, es hat schon, es gehört schon von einer gewissen Frechheit, ne. Ja, ja, genau, aber die, in einem sind beide Systeme genauso gut, also die Spracherkennung selbst ist bei Iris bei weitem nicht so gut wie bei Siri, das muss man auch sagen, also Siri hat eine sehr gute Erkennung. Und nimmt aus die Sätze ganz gut auseinander, so damit was Sinnvolles rauskommt, ja. Also wenn man den trainiert, dann kann man auch so sagen, yo man, check das Wetter, ja, und dann macht er daran auch noch was, ja. Während zum Beispiel dann Iris sagt, what, ja. Aber das Problem ist, dass sich alles so zu Antworten anhört wie Eliza. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so von früher, ja. Ja, klar. Von vor zig Jahren, ne? Das war nur C64 oder genau. War das Amiga? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, das gibt's schon seit Ende der 60er Jahren. Ich glaube 1968 wurde Eliza entwickelt. Ja. Man kann Fragen eingeben und er hat, was weiß ich, zigtausende von selektierten oder genau. Antworten, die darauf reagieren. Also genau. Algorithmen, und die auf die genau, wählt anhand von Stichworten reagieren können. Genau, wählt anhand von Stichworten und Satzstellungen dann das entsprechende, die entsprechende Antwort aus, die mehr oder minder, meistens dann eben minder, sinnvoll ist. Und genau so funktioniert Siri und Iris, ja. Da, und vor allem auch fast in der gleichen Qualität, das heißt, die Sätze oder das, was man zurückhört, ist meistens genauso sinnlos, ja. Vorprogrammierte Sätze oder ähnliches mit Zufallsgeneratoren halt noch verschachtelt, sodass man zum Beispiel, ja, wenn man das gleich ein paar Mal fragt, dann kommt vielleicht was anderes und so weiter und so weiter, ja. Das sind mehr oder minder Spielereien und das, ich habe da geschrieben, also viel. Apple hat 4 Jahre gebraucht, um bei iPhone endlich mal Eliza zum Laufen zu kriegen, ja. Mit dem Siri. Also es ist wirklich, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, was daran so toll sein soll. Wer war es? Andy Rubin? Ich glaube, Andy Rubin hat auch in einem Interview gesagt, dass er da kein Potenzial dafür sieht, so etwas bei Android zu machen, weil er keinen persönlichen Assistent will, ja. Und so ganz unrecht ist es, so ganz von der Hand zu weisen ist es auch nicht, weil, also mein persönlicher Assistent, ja, muss erstmal blond sein, ja, weiblich und muss smart sein, auch ohne Phone, ja, ganz einfach. Und wenn mein Handy mal mein persönlicher Assistent ist, ja, dann mache ich mir aber wirklich ernsthaft Gedanken über mich, ja. Nee, sorry. Also mein Handy ist immer noch ein Werkzeug und das bleibt es auch hoffentlich. Ja, wir sind übrigens, das wollte ich schon letzte Woche eigentlich im Podcast sagen, wir sind übrigens alle Computerwissenschaftler. Jedenfalls, wenn man Steve Ballmer glaubt. Der hat nämlich behauptet, Android-User müssen ja, für Android zu benutzen, muss man Computerwissenschaftler sein. Ja, und bei Windows Phone muss man es nicht sein. Also Leute, wir sind gerade befördert worden. Alle Android-User sind ab sofort Computerwissenschaftler. Super, kann man das auch in Bewerbungsgesprächen und so weiter mit einfließen lassen? Das wäre gar nicht schlecht. Ich möchte gern kontern, noch was dazu sagen. Ja. Ne? Also wenn man, so wie man halt für Android Wissenschaftler sein muss, so muss man halt eben für Windows Phone 7 und 8 nur 3 Finger haben. Und zwar Steuerung, Alternate, Delete. Für den Reset, weil es mal wieder abgestürzt wird. Oh Mann. Nee, also damit tut damit Microsoft keinen Gefallen. Mit solchen dummen Sprüchen, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob die noch nicht kapiert haben, dass momentan sich Android mit Apple streitet um die Vorherrschaft im Markt, ja, und dass Microsoft schon überhaupt gar keine Rolle mehr spielt im Phone-Business. Ja, wenn sich die zwei großen Wölfe rangen, ja, um den ersten Platz und nebendran ein kleiner Chihuahua rauswefft, dann wird's halt lächerlich. Ja, wenn es dann nämlich den beiden Großen reicht, dass der Kleine hier rumgaut und beide Große dann auf den Kleinen gehen, dann hat er nämlich gelitten und zwar ganz gewaltig. Ja. Ja. Aber ich meine, vielleicht können wir uns ja alle jetzt bei Microsoft bewerben, ja, und können dann im Bewerbungsgespräch oder in den Bewerbungsunterlagen sagen, was haben Sie vorher getan im Berufsleben? Ja, Ja, ich ich bin Computerwissenschaftler, ja, laut Steve Ballmer. Ich habe Android benutzt. Ja. Ich bin Computerwissenschaftler. Sehr gut. Wunderbar. Dann Alter Schwede. noch was Positives, was sehr Positives finde ich. Der Sony PAS-T1 E-Book-Reader, der ganz neue, der jetzt auch auf den Markt gekommen ist, Ja. der läuft mit Android, ist bereits gehackt worden und mit einem kleinen Trick kann man tatsächlich Die die Kindle-App draufmachen. Android-Oberfläche sichtbar machen und kann auch Apps und so weiter installieren. Auf diesem E-Ink-Reader von Sony. Ja, ist zwar nicht immer sinnvoll, weil so Spiele, schnelle Spiele und so weiter funktionieren natürlich nicht auf dem Nein, E-Ink. klar. Aber Aber ich habe schon ein Stichwort gesagt, ne? Da kannst du frech sein und dann die Kindle-App zum Beispiel drauf machen, ne? genau das hat einer gemacht. Das ist in dem Video auch beschrieben, wird gezeigt, wie das funktioniert. Und da hat tatsächlich einer eine Kindle-App drauf gemacht und liest dann auch die Bücher von Amazon auf dem Sony PAS-T1 Reader. Ja. 149 Euro kostet das Gerät, sicherlich nicht schlecht. Ist aber natürlich kein Tablet-Ersatz, kein richtiger. Aber manche Programme, wer also ein eingeschränktes Anwendungsgebiet hat, zum Beispiel jetzt eben E-Books, dann auch für verschiedene Formate wie zum Beispiel Kindle und so weiter, oder Spiele, die eben nicht so schneller Bildschirmaufbau brauchen, wie zum Beispiel Sudoku, ja, oder Kreuzworträtsel oder sonst irgendwas, Aber ja. selbst da wäre ich vorsichtig. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein E-Ink, ja. Und ein E-Ink hat ja immer diese Reload-Zeit. Ja, aber Der muss ja das immer eine Ja, aber. diese Wechselspannung machen, ja, auf das Ja, aber Display. was willst du bei Sudoku? Ob das jetzt eine Sekunde später angezeigt wird, was der da drauf macht, ja, oder nicht, Ja. was du da drauf schreibst, ist ja Wurst, Genau, ja. eine Wurst. Genau. Übrigens ist der PAS-T1 trotzdem relativ schnell, was den Bildschirmaufbau anbetrifft. Also wesentlich schneller als zum Beispiel der OYO-Reader. Gut, Sony wird bald wieder ohne Ericsson verkaufen. Das wurde jetzt beschlossen. Sony spaltet sich ab, übernimmt den Teil von Ericsson und damit ist das Kapitel Sony Ericsson bald beendet. Genau. Hatten wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Nur haben wir Genau. jetzt da ein bisschen genauere Infos. Schön. Genau, da war das schon abzusehen, aber Sony hat jetzt ernst gemacht. Denn ist jetzt hier ja, ich weiß auch nicht genau, die haben sich irgendwie geärgert über Ericsson in letzter Zeit. Außerdem haben die jetzt ja ihre eigene Strategie mit Android und PlayStation. Das ist jetzt alles miteinander verwoben, PlayStation, Android und PSP. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch gewesen, dass die jetzt alleine mit den Smartphones weitermachen. Und so, dass es jetzt eben bald heißt, nur noch Sony. Ich weiß nicht, ob die den Namen mitbenutzen dürfen, ob es weiterhin Sony Ericsson heißt oder ob das Ericsson dann im Namen auch wegfällt. Auf jeden Fall, Sony ist jetzt dann allein verantwortlich für diese Geräte dann. Und zwar im Januar 2012 soll es voraussichtlich abgeschlossen sein, das Ganze. Den ganzen behördlichen Kram und so. Und dann ist nach 10 Jahren die Partnerschaft beendet. Ja. Ja gut, ich warte ja immer noch, dass Sony endlich ein kleines Tool auf die PlayStation 3 draufbringt, dass man da die Android-Apps laufen lassen kann. Natürlich nur Wunschdenken, es gibt da keine Ankündigung oder sowas. Naja. Aber ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass das vielleicht kommen wird. Ja. Ist gar nicht so abwegig, weil Sony spricht ja wirklich sehr androidisch in letzter Zeit. Ja. Und ja, wäre schön. Auf jeden Fall, ja. das wäre schon. Wie gesagt, reines Wunschdenken, aber von vielen. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der, der sich das wünscht. Wäre schön, weil man könnte doch dann die ein oder andere App wirklich über PlayStation 3 dann auf dem großen, großen, bei mir 42 Zoll Schirm, ja, bewundern. Ja. Genau. Ja, und du hast noch was Schönes gefunden. Ja, schön, schön, nicht schön. Kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das glauben kann. Also mich hat es irgendwie so ein bisschen... Ist doch gut. Ja, ein bisschen also, umgehauen. Also was ich da lese, ist doch super. Weil, na, bis auf die also, Kamera. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ein Android-Tablet bekommt, welches von der Ausstattung her mit 1,2 GHz ausgestattet ist, mit 512 MB RAM, als 8-Zoll-Display, GPS, mit HDMI-Anschluss 800 x 600 Pixel, eine 1,3 Megapixel Frontkamera, Front-Facing-Kamera und mit einem wohlbemerkt kapazitiven Display, also nicht, dass da was falsch verstanden wird. Ah, okay, wird, das wäre eine Frage für, gewesen. Für 160 Euro. Mhm. Das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt kommen aber die kleinen Auers. Also als allererstes, das ist ein Gerät von der Firma oder von dem Laden Weltbild, den sicherlich den ein oder andere kennen. Die Marke ist Cat. In dem Fall ist es wieder so eine, ja, so eine aufgeklebte Marke. Wer es jetzt ursprünglich herstellt, gibt es ein paar Gerüchte dazu, aber das später. Grundsätzlich ist das Gerät preis-leistungsmäßig wirklich sehr günstig. Es ist ein Android-Market drauf, was viele jetzt mit Sicherheit gleich als erstes gefragt hätten. Und kapazitives Touchscreen, ich wiederhole es nochmal. Und jetzt komme ich zu den Problemchen. Also die Freunde von Android Pit haben das getestet, das Gerät. Und es ist in dem Fall Gingerbread drauf, was nicht stabil läuft. Programmabstürze leider noch und nöcher. Nicht alle selbst die vorinstallierten Apps funktionieren nicht alle. Die Android-Tasten, die touch-sensitive Tasten funktionieren auch nicht immer, nur wenn sie Lust haben. Grundsätzlich ist die Verarbeitungsmängel, der Power-Button ist sehr unpassend gewählt, also die Position des Buttons befindet sich so blöd, dass man auch draufkommen kann. Das macht natürlich dann wahnsinnig viel Spaß, wenn aus Versehen draufkommt. Dann eins der häufigen Probleme, WLAN-Empfang ist nicht stabil, also verbunden, nicht verbunden, verbunden, nicht verbunden. Und ja gut, GPS-Signal findet nicht immer den richtigen Standort. Da weiß ich nicht, wie die das getestet haben, aber GPS ist immer ein Thema für sich. Ja, auch das nicht stabile WLAN, da das müssten wir erstmal selbst testen, ja. Weil du weißt ja, dass selbst Profis immer noch den Fehler machen und das nicht gleich umstellen in den Einstellungen, dass WLAN immer an sein soll. Und wenn man das nämlich einstellt, dass es, wenn das Display ausgeht, dass auch WLAN abschaltet, habe ich noch kein Android-Gerät gesehen, das dann wirklich immer 100% zuverlässig die WLAN-Verbindung aufbaut. Okay. Je nachdem, wie da die Einstellung ist. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt so wäre, wie es hier beschrieben ist. Hier steht dann noch dabei geringe Displayauflösung. Da muss ich aber sagen, hey Leute, denkt mal dran, was das Gerät kostet. Ja. Also das muss man natürlich ganz klar sehen. Es wird hier auch das Display ganz klar beanstandet. Der Blickwinkel wäre, also der Bereich, in dem das Bild wirklich unverändert sichtbar ist. Es gibt Farbveränderungen bei leichten Bewegungen in nach rechts oder nach links schon. Ich sag mal, für die Preisklasse ist es durchaus ein Einsteigermodell. Klar besteht wieder die Gefahr, dass dann Android schlecht gemacht wird, weil die Leute dann denken, oh Gott, guck mal, Android ist scheiße, weil es stürzt ja immer ab und läuft ja nicht stabil und. Vielleicht haben die Leute aber auch ein Gerät erwischt, was vielleicht noch keine Updates und nichts erfahren hat. Weiß ich jetzt nicht. Wobei ich gehe davon aus, dass also, Android Pitius schon ein Update gefahren haben, bevor sie den Test durchgeführt haben. Also ich meine, Ich lese das auch gerade hier durch. Am meisten schockiert mich natürlich die 3 Stunden Akkuleistung. Ne? Das wär, also das ist wirklich, das ist nicht akzeptabel. Unten Ach wird ja, stimmt, ja, in du dem hast recht. Artikel wird aber allerdings unten das Arcos 80 G9 ja, empfohlen für ein paar Dollar mehr. Nun, naja, gut, also das kostet Das ist 250 fast Euro. das Es Doppelte. kostet 250 Euro und das Tablet hier von Weltbild kostet 159 Euro. Das sind fast 100 100. Euro mehr. Also, Leute, das ist schon ein kleiner Unterschied. Also, 100 Euro haben und nicht haben, das ist eine andere Geschichte wieder. Also ich kenne jemanden, der sich dieses Gerät kaufen möchte, das eigentlich sogar schon entschieden hat, auch meine Einwände weggestoßen hat mit dem Thema, ich möchte nicht viel Geld ausgeben. Das heißt, er weiß, er lässt sich auf eventuelle Problemchen ein, aber er hat gesagt, ich gebe nicht so viel dafür aus. Für ihn ist das ein Einstieg in den Android-Bereich und Gut. ja, ich hab auch das Arcos empfohlen, ja, weil das Arcos 80, insbesondere die G9-Reihe, ja, bekommt auch demnächst Ice Cream Sandwich, sollte man hier mal noch ganz klar erwähnen, ne? Aber hier, ich sage ganz klar, das Tablet, das wird nicht vom Arcus angegriffen. Das ist, der Arcus ist in einem Ist anderen eine Preisbereich. andere Klasse, Ja, keine ist anderer Frage. Preisbereich. Ich würde mal sagen, da wird eher noch, wenn der Kindle Fire bei uns rauskommt, wird das die Konkurrenz sein, weil der liegt bei 199 Dollar. Und das ist schon wieder deutlich näher dran an diesem Gerät. Aber also unsagbar viel besser. Ja, unsagbar viel besser. Zwar ohne den offiziellen Market, sondern nur mit dem Amazon Market. Und also ich meine, wenn das Teil in Europa rauskommt, dann sind sowieso die Hälfte von den momentanen Android-Tablets obsolet. Trotz fehlendem Market und trotz der Einschränkungen und trotz der eigenen Oberfläche des Kindle Fire, muss ich auch sagen, weil erste jetzt Praxistests ja, haben gezeigt, dass es also ein ziemlich gutes Gerät ist für die Anwendung, für die es gedacht ist. Also der Kindle Fire wird sicherlich da eine Rolle spielen und ich befürchte fast, dass Weltbild dieses Tablet positioniert hat, um gegen den Fire anzugehen. Genauso wie sie den E-Book-Reader bei Weltbild, ja, oder beziehungsweise Hugendubel, ja, da positionieren diesen Trackstore für, glaube ich, 59 oder 69 Euro mit einem mit guten technischen Daten, aber einem grausigen, normalen, stinknormalen LCD-Display, ja, wo das Lesen ja ungefähr so viel Spaß macht wie auf dem Computermonitor. Oh, leck. Ich meine, es wird sicherlich seine Abnehmer finden, ja, Leute, die eben darauf keinen Wert legen und damit zurechtkommen und eben einen sehr, sehr günstigen Reader wollen, ich meine 59 bzw. 69 Euro für diese komplette gute Ausstattung mit Android ist auch schon ein Wort, ja, da kann man nichts sagen. Aber naja, gut, ich weiß nicht, ob diese Rechnung dann aufgeht, weil ein Trackstore-Reader und ein richtiger Reader mit E-Ink-Display. Ich weiß nicht genau, ob das so konkurrieren kann. Nee, da haben wir ja auch schon mal Weltbild. hoch und runter gesülzt über das Thema E-Ink und halt eben LCD beziehungsweise andere moderne belichtete Displays. Übrigens, was mich am meisten schockiert hat, was ich die letzte Woche erfahren habe über Weltbild, das ist ja eine Firma von der Kirche. Diese Firma gehört der Kirche. In der Okay, und? Tat, der christlichen Kirche ist ja unglaublich. Deswegen Ja, der und? Name Weltbild. Ah ja, okay. Na Unglaublich. gut, sie betreiben aber damit zumindest keine Propaganda. So? Naja, ich weiß noch nicht genau. Na gut, cool, vielleicht Ich nicht, bin weil mir da relativ sicher, glaub mir. ich Aber habe da muss ich ich nach der Sendung mit dir drüber reden. ich ich habe übrigens, nein, da bin ich noch skeptisch, weil du kennst nicht das gesamte Sortiment von denen und du weißt nicht, welche Bücher da zum Beispiel bevorzugt gepusht werden und so weiter und so weiter. Aber das spielt auch keine Rolle. Es war nämlich da vielleicht, wird deine Idee ja bestätigt. Die haben nämlich tatsächlich, deswegen habe ich es in den Schlagzeilen gesehen, die haben tatsächlich auch Pornos im Sortiment und das wurde nämlich moniert als Unternehmen der Kirche sozusagen, dass sie Pornos verbreiten, ja. Dann habe ich in einem Kommentar geschrieben, na gut, Die Pornos sind mir ehrlich gesagt egal. Viel schlimmer ist, das Ding ist von der Kirche. Weißt du? Naja, egal. Also letztendlich kannst du in einem Laden einkaufen, wo irgendwelche politische Institutionen hinten dran stehen. Man weiß es teilweise gar nicht, weil das sehr komplex verstrickt ist. Genau, aber deswegen jetzt wissen es die Leute. Kannst Weltbild. Du ja nicht sagen, kannst du ja nicht sagen, nur weil da die Kirche hinten dran steht, dass das ein schlechter Laden ist. Nö, aber ich weiß. Hast du vielleicht auch nicht wortwörtlich gesagt, aber so ein bisschen angedeutet. Nee, das sage ich auch nicht, dass es ein schlechter Laden ist. Ich sag nur, dass ich dann weiß, wo ich nicht einkaufen gehe. Ja, das ist ja okay. Mehr sage ich dann auch nicht. Ich möchte dich erinnern an meine Aussage, dass ich eine bestimmte sehr große Firma nicht mehr unterstützen werde. Ja. Und habe da heute Probleme damit, weil die nämlich ihre Finger fast überall drin hat. Ja, das kann natürlich auch passieren. Also man weiß, wie viele Produkte ich weiterhin von Weltbild kaufe, weil ich es gar nicht weiß oder so. Ja. Genau. Egal, auf jeden Fall, es gibt noch mehr. Ja, es gibt was Unglaubliches, was meines Erachtens den Markt so dermaßen verändern wird. Aha. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Eine japanische Firma entwickelt Glas, welches nicht reflektiert. Also ein unsichtbares Glas. Oh. Es gibt auch, da ist ein Link dabei mit dem Artikel bei Android Pit. Und bei dem Artikel ist ein Bild dabei. Und ich sage euch, links sieht man eine normale Glasscheibe. Rechts ist auch eine Glasscheibe drin. Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr euch das Bild anguckt, weil ihr seht nämlich da gar nichts. Man sieht ganz leicht oben rechts eine Reflexion, wobei ich nicht weiß, ob diese Reflexion vielleicht von einem weißen Blech hinten dran stammt. Mhm. Aber ansonsten sieht man da gar nichts. Und jetzt fragen sich die Leute, ja, was soll das, wieso, oh, revolutionär, bla bla bla, was hat das mit Mobiltelefonen zu tun? Ich sage sehr viel, weil das größte Problem, was wir alle haben, ist die Reflexion durch Licht auf unser Display, durch die Sonne zum Beispiel, oder durch starke Beleuchtung. Mhm. Wenn es reflektiert, dann sind wir total genervt und stellen das Display ganz hell und sehen meistens sogar dann immer noch nichts. Genau. Und der Akku ist noch schneller leer. Das könnte die Lösung sein, ein, sag ich mal, nicht, wirklich überhaupt nicht reflektierendes Glas mit eventuell noch einer kleinen Technologie, das vielleicht E-Ink ein bisschen ähnlich ist. Gut, ich meine, E-Ink ist ja eine ganz andere Technologie. Aber noch ein bisschen vielleicht an unserer Technologie gearbeitet, was die LCD-Schirme betrifft. Und dann könnte man es schaffen, dass man mit der Sonne vielleicht überhaupt gar kein Hintergrundlicht mehr benötigt und sogar das Sonnenlicht benutzen kann. Mhm. Ja. Das wäre denkbar. Mhm. Also auf jeden Fall, also wenn man sich mal vorstellt, Scheiben ohne Reflexion, das ist eine fantastische Sache. Ich kann mir vorstellen, nicht nur für Handys und für Tablets, sondern auch für... Ja, aber stell dir mal vor, du willst in den Supermarkt und knallst voll gegen eine Scheibe. Das ist vielleicht nicht so gut dann. Ich denke, die Anwendungsbereiche sind auf solche Sachen, eher auf kleinere Dinge gemünzt. Was vielleicht noch interessant ist, wäre vielleicht Autoscheiben oder sowas. Aber das ist jetzt einfach weit hergeholt, weil dann denkt man, man kann rausgreifen und... Nein, der Schutz allein wird schon dafür sorgen. Hm. Naja, okay. und Arcos, die haben auch noch was vor. Mit ihren G9-Tablets. Ja, habe ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt. Ja. Arcos hat nämlich Ice Cream Sandwich angekündigt. Für die komplette Generation 9. Das heißt, für alle Geräte, die jetzt mit zurzeit mit Honeycomb ausgestattet sind. Mhm. Das sind die Geräte, über die wir auch eben gesprochen haben. Ne? So ab 250 Euro aufwärts geht's los. Und ja, wie gesagt, Arcos hat jetzt ganz offiziell gesagt, Ice Cream Sandwich, jawohl, bekommt ihr. Was das Datum betrifft, ist allerdings jetzt so ein bisschen noch fragwürdig. Es gibt also noch kein genaues Datum dafür, aber es gibt auch zumindest mal eine feste Zusage. Und das ist sehr schön. Okay. Naja. Gut. Dann eine Freude oder eine freudige Nachricht für die Nexus-Fans. Weil es gibt nämlich ein europaweit einen gemeinsamen Start. Also den Galaxy Nexus. Wir müssen jetzt genau aufpassen. Galaxy ja. Nexus. Samsung Galaxy Nexus. Genau. Der Start wird am 17. November stattfinden, und zwar europaweit. Mhm. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Absolut. Und ja, wie viel sich schon drauf freuen. Ich habe ja erst ein Gerät gekauft, aber wenn ich jetzt noch keins hätte, wäre es definitiv ein Favorit. Mhm. Oder einer der Favoriten. Mhm. Und ja, also wie gesagt, 17. November geht's los. Startpreis, keine Ahnung. Aber man kann gut vermuten, dass das Gerät auch in der oberen Preisklasse angesiedelt sein wird. Also ich schätze mal, so Einstieg wie Samsung S2 oder halt eben das Sensation zwischen 500 und 550 Euro, vermute ich. Okay. Genaueres, wie gesagt, weiß man ja noch nicht. Es gibt zwar hier auf der Webseite schon ein bisschen Werbung von irgendwelchen Anbietern, aber ja, die liegen auch in dem Bereich, also 529 bis 579 vom Preis her. Mhm. Ich halte das aber im Moment noch für Quatsch, weil die können ja noch gar keine Preise ausgegeben haben. Mhm. Vor allen Dingen die Schwankungen wären da auch zu massiv. Ja. 50 Euro Schwankung ist schon heftig schon. Für einen Startpreis Blödsinn. Ja, absolut. Dann noch was für die Leute, wir werden ja immer wieder angequatscht. Routen, ich will Routen. Ja, musst du vielleicht ja auch bald, ne? Bei deinem Sensation, ja, wer weiß, ja. Ob nicht doch ein Custom-ROM drauf machen. Ja gut, nee, ich muss es nicht routen, ich muss es anlocken, das ist ein ganz großer Unterschied. Nein, du musst schon routen, wenn du einen Custom-ROM drauf machen willst. Hey. Tja, da musst du dann die Illusion rauben, ja. Und zwar hat ein XDR-Developer ein Rootkit erstellt. Vorsicht, ich bin im Wort Rootkit. Ein Rootkit ist was anderes. Ja. Ein Root-Programm gemacht, welches man auf einen Windows-PC installieren kann und von dort aus die Geräte dann mehr oder weniger auf Knopfdruck routen kann. Genau. Entwickelt wurde es eigentlich für die Xperia-Serie von Sony Ericsson, aber es funktioniert auch bei anderen Geräten und es wurde auch schon bei einer ganzen Reihe erfolgreich getestet. Und zwar, ich mal ganz kurz, als erstes mal die Sony Xperia-Reihe alle, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Tab mit der 233 Firmware, also das P1000, Samsung Galaxy Note und Samsung Nexus S, Motorola Milestone 3, Motorola XT860, Motorola DeFi Plus und das Nexus One mit der 236 on Stock Version. Folgendes macht man: Man installiert ein Programm. Da könnte ich jetzt schon wieder sagen, was installieren. Aber okay, ich sage jetzt mal ganz kurz einfach mal. Ich installiere ein Programm, starte eine Batch-Routine und da gibt es dann auf Knopfdruck einfach unroot the device, root the device und so weiter und so fort. Genau. Das ist genau, also das root gemacht, ganz einfach für die Leute, die keine Ahnung haben, dass sie auch ja ihr Gerät zerschroten können. Genau. Also das ist das, was wir auch schon mal gesagt haben. Also jemand, der eine, sage ich knallhart, jemand, der so ein Programm braucht, um das Telefon zu rooten, bitte nicht rooten. Es ist höchstens für die Leute, die halt wirklich viele Telefone ständig routen wollen und das Ganze ein bisschen abkürzen wollen, ja. Aber ich befürchte, dass das von den Leuten dann eingesetzt wird, die überhaupt nicht wissen, was sie tun, wenn sie routen, ja. Überhaupt nicht. Und dann das Telefon, oh, guck mal, mein Telefon ist geroutet. Yay! Jetzt habe ich ein tolles Telefon und ja, genau. Und diese ganze Probleme, die dann kommen und Sicherheitsrisiken, die werden dann komplett ausgeblendet, weil man da überhaupt gar nichts drüber weiß. Okay, dann wie gesagt, die Möglichkeiten werden immer einfacher. Genau. Für die Leute, die unbedingt routen möchten. Ja. Wir haben ja schon viele, viele Anfragen gehabt. Gut. Die können sich das vielleicht mal anschauen. Der Artikel ist hier auch, ein Artikel wieder von Android Pit ist hier verlinkt. Und immer dran denken, routen auf eigene Gefahr. Genau, und wer es tun möchte, soll es tun. Ich muss nochmal erwähnen, man muss ein Programm unter Windows installieren. Ja? Also man muss selber sich im Klaren sein, dass auch Programme Schädlinge enthalten können für den Windows. Aber das wissen wir nicht, ob das bei dem Programm der Fall ist. Das wissen wir nicht. Enthalten kann alles. Ganz genau, das muss man mit bedenken. Alles, was man installiert, heißt, braucht dann höchstwahrscheinlich auch Adminrechte. Und ja, dann kann es eventuell passieren, was wir nicht hoffen. Aber gut, also ich bin mit meinen Themen soweit durch und ja, wir haben noch die Apps der Woche und sind ausnahmsweise mal gut in der Zeit. Ja, irre, ne? Ja, Apps der Woche, ich bin auf Agenda Widget aufmerksam geworden und zwar über den GetJar Market, ja, GetJar. Da gibt's nämlich dieses Agenda Widget Plus, nennt sich das, ja, die Plus-Version, wohlgemerkt, für lau. Also, wer über den GetJar geht, der muss nicht $2.50 zahlen, wie im normalen Market, sondern der kriegt das für umme. Das Widget bietet einiges. Es ist ein Widget, das im Hauptscreen zum Beispiel Übersichten von Terminen hat. Ja? Also, da sieht man das Widget dann eingeblendet. Ja, Moment, ich mach's mal hier auf den großen Screen, so, ja. Da sieht man hier die Termine eingeblendet. Das Besondere daran ist, dass man kann auch Tasks einblenden von beispielsweise dieses G-Tasks und kann damit auch Google Tasks direkt in diesem Widget sehen, das ich auch kräftig nutze. Man kann das Widget optisch also wirklich verändern, wie man will. Da gibt's also einen Haufen Skins dafür, einen Haufen Themes. Man kann die einzelnen Themes nochmal verändern, man kann Farben verändern, man kann die Schrift verändern. Also man kann wirklich das so anpassen, wie man das gerne hätte. Und eben, es werden eine ganze Reihe von Task-Programmen unterstützt. Moment, ich guck mal, ob ich da gerade eine Liste davon bekomme. Ich meine nämlich, also ich benutze, wie gesagt, dieses G-Task. Das wird zum Beispiel unterstützt direkt und dann natürlich auch abgeglichen mit dem G-Tasks im Internet. Ist auch sehr, sehr schön. Moment, wo haben wir es denn? Hier Agenda Widget Plus. Jetzt gehe ich mal durch, ob da irgendwo steht, welche Programme unterstützt sind. Das ist auf der Website jedenfalls beschrieben, im GetJar Market auch nochmal. Und es ist eine ganze Reihe von Programmen, die da unterstützt werden, ja, für die Tasks. Weil das ist ja normalerweise eine Funktion, die gibt's ja gar nicht bei Android, diese Tasks anzuzeigen. Ja, und da werden dann natürlich andere Programme dafür benötigt. Aber das Aussehen des Widgets, auch die Größe und die Form kann also hier frei gewählt werden. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Die ganzen Plus-Funktionen, eben noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Programme, die eingebunden werden können, die kriegt man eben jetzt über den GetJar-Market tatsächlich kostenlos. Man glaubt es kaum. Naja, also es ist wirklich schöne Geschichte. Ich habe sofort mit diesem Widget, habe ich das offizielle G-Task-Widget ersetzt und auch meinen Smooth-Kalender, den ich bisher immer genutzt habe. Und weil das eben jetzt beides in sich vereint, brauche ich also nur noch ein Widget dafür. Es ist wirklich sehr schön, macht viel Spaß und ist zuverlässig. Man kann auch die Update-Frequenzen sogar einstellen, ob der jetzt zum Beispiel alle paar Minuten, alle 15 Minuten, alle 30 Minuten die Liste erneuern soll und entsprechend dann ein bisschen dafür sorgen, dass der Stromverbrauch, der Ressourcenverbrauch nicht so hoch ist. Und etliches anders. Also man hat riesige Einstellungsmöglichkeiten und man kann es so anpassen, dass auch das an sein Theme, an sein Skin, das man auf dem Handy hat, beispielsweise auch passt. Optisch. Also sehr, sehr schön gemacht. Ja. Also bei GetJar im Market kostenlos, im Android-Market kostet es $2.50. Genau. Ja. Schön. Ach, also ganz kurz, damit, ja, falls die Leute, die das hören, jetzt letzte Woche nicht zugehört haben, das ist natürlich legal im GetJar-Market, dass es das kostenlos gibt. GetJar zahlt den Entwicklern den vollen Preis den sie auch bekommen würden, wenn ihr die App kaufen würdet. Also ihr könnt es mit gutem Gewissen machen. Und zwar könnt ihr auch, wenn ihr Apps installieren wollt, müsst ihr auf eurem Telefon auf m.getjar.com gehen. M steht in dem Fall für Mobile. Und von dort aus kann man dann installieren. Voraussetzung ist, dass ihr die Installation von alternativen Quellen erlaubt habt. Ja, und es ist so, dass dann aufgefordert wird, zuerst die Getjar Market App zu installieren. Ja, die braucht man nämlich dazu, um das Programm dann direkt zu installieren. Die ist aber auch nur 230. Greift aber auf den normalen Market dann zu, ne? Nein, ja, nein, Moment, das ist unterschiedlich, bei verschiedenen Programmen unterschiedlich. Ah, okay. Okay. Ja, gut, dann habe ich auch noch was ganz, ganz Tolles. Ja, I like chewing gum. Nein, also ich habe. Du hast die Sprüche nicht mehr, schon so lange her, du hast nicht mehr richtig auswendig im Kopf, ja. Das ist egal, ist nicht weiter schlimm. Weil ich kann nur sagen, ihr kriegt das Originalspiel, so wie ihr es kennt. Kriegt ihr jetzt im Android Market. Groovy. Also ja, genau. ist ganz offiziell draußen. Es hat einige sehr schlechte Bewertungen, aber Duke Nukem 3D, alles ja? Bewertungen von Leuten, die das Spiel nicht kennen. Also wer Duke Nukem 3D schlecht bewertet, ja, der schmort sowieso in der Hölle, das ist immer klar, ne? Nein, also. Da wird mit dem Alien Scum auf den Mund geschossen. Also die Grafik ist wirklich die Originalgrafik. Also darf man natürlich auch nicht zu viel erwarten. Ja? Also ja. Man kennt ja die Originalgrafik noch. Und deswegen ist auch oft schlecht bewertet worden wegen der Grafik. Was ich jetzt gar nicht verstehe, weil das sind Leute, die wissen nicht, was. Also natürlich, es war nur episch, mehr sage ich nicht. Die Kinder. Ja. Und es ist super umgesetzt. Auf nicht so leistungsstarken Maschinen wäre ich vorsichtig, weil es frisst Ressourcen. Klar. Weil, also ich habe es auf dem Tablet probiert, forget it, das kann man abhaken. Also auf dem Arcus-Tablet. Auf dem Arcus, das ist Ruckelparty, macht keinen Spaß. Und jetzt muss ich eine ziemlich böse Ohrfeige verteilen. Also Aha. Die Steuerung ist ein eingeblendeter Knubbel, das ist ja so eigentlich fast üblich. Ja, Und verschiedene Knöpfe, sage ich mal, auch eingeblendete Knöpfe, ja. Um verschiedene Aktionen auszuführen, Feuern, Sprengen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Leider braucht man ja bei den Tasten, also zumindest bei mir so, so ein bisschen ein Gefühl. Also man muss auf der Fingerspitze das ein bisschen spüren. Das habe ich ja auf dem Display nicht. Mhm. Und dann passiert es sehr häufig, dass man eigentlich daneben drückt oder die falsche Taste erwischt. Oder zum Beispiel den Steuerungsknubbel verlässt, weil man mit dem Daumen einfach zu weit ausholt. Also die Steuerung ist sehr, sehr schwierig. Zumindest für mich. Okay. Muss man hier ganz klar sagen. Was man auch noch erwähnen muss, Duke Nukem ist ja in Episoden aufgeteilt. Mhm. Episode 1 ist dabei. Wenn man Episode 2 und 3 haben möchte, kosten die 99 Cent extra. Ah, pro Episode. Okay. Ja. Ja, aber ich glaube, das werde ich mir dann gleich mal. Also es kostet im Moment 70 Cent. Also insofern ist es wirklich überschaubar. Was man auch ganz klar hier, was sehr, sehr erschreckend ist jetzt, Achtung, jetzt wirst du gleich umfallen. Ja. Das Ding ist 56 Mega groß. Du, mich haut es nicht mehr um. Ich weiß, es ist jetzt nicht im Thema drin, aber ich habe mir letzte Woche eine App installiert, rein Interesse halber. Die hat sage und schreibe 370 Megabyte gehabt. 370 ja, Megabyte. Das muss ja dann auf ihr SD installiert werden. Und zwar wurden das 20 Megabyte wurden direkt heruntergeladen, das Programm. Und dann wurden eben der Rest, etwas über 340 Megabyte, nachgeladen auf die SD-Karte. Ja. Und ich habe das gespielt, wie hat das nochmal geheißen? Moment, ich guck's mal an. Das war auch von, habe ich auch über Getjar gefunden, aber ich wollte halt mal ausprobieren, wie das so ist. Also so, naja, also das kann man vergessen. 370 MB. Also manche Entwickler, ich weiß echt nicht, was die sich vorstellen da. Ne? Das war irgend so ein Scharfschützenspiel. Hat 5 Minuten Spaß gemacht, danach war es nicht mehr ganz so toll. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall war das dann letztendlich nur als Test und es hat funktioniert, aber es ist schon sehr skurril, das muss man schon sagen. Schon sehr skurril. 370 MB für eine Phone-Version ist einfach jenseits von dem, was ich mir vorstelle. Was man noch hier dazu sagen muss, also es wird nicht automatisch in den Telefonspeicher installiert, sondern automatisch in den SD-Speicher. Mhm. Das heißt also, ohne zu fragen, wird es direkt schon in den SD-Speicher reingeschmissen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was es in entpackter Größe hat. Also Installationsgröße 56 MB. Ich gehe mal davon aus, dass noch das eine oder andere dazu kommt nach dem Entpacken. Mhm. Mhm. Oh. Also ich sehe es hier gerade, Duke Nukem 3D für 70 Cent, 70 Euro yes, Cent. Maybe. Und ja, also ich bin ja hier sehr versucht. Und die zwei weiteren Episoden, die sind dann schlagen also nochmal mit 99 Cent zu Buche, sagst du. Ja, genau, mhm. Sag ich ja. Okay, gut. Werde ich mal nach der Sendung vielleicht antun. Ja. Yeah, it's time to kick asses and chew bubblegum. Genau. Oh Mann. Schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte, sage ich dann immer. Ja. Ist übrigens auch die Grafik, die da drin ist, ist das Original Duke Nukem Cover von damals. Ey. Genau. Da hat man richtig hier. Ich hab's hier sogar noch in der Schublade, Duke Nukem 3D. Und sogar eine. Ich habe noch eine CD mit tausenden von Zusatzmaps. Mhm. Gab es ja damals diese Maps und jede Menge, wie heißt es nochmal, Mods, Modifications. Mhm. Und ja, das war genial. Das war der nächste Renner nach Doom. Ah ja. Erst war Doom, war ja der absolute Mega-Renner und dann kam später, viel später, dann Duke Nukem und das war dann wieder der nächste Oberhammer. Das neue Spiel hat ja nicht so reingehauen, ne? Das, was jetzt so allgemein rausgekommen ist. Nee, aber ich glaube, da haben die Leute einfach zu viel erwartet, denke ich. So, also. Ja, gut, ich meine, es wird, glaube ich, inzwischen für 25 Euro wirklich verschossen, weil es keiner kaufen will. Ja. Ja, ich warte noch ein bisschen und dann kaufe ich es mir auch. Also ich kann nur eins sagen für die Leute, die mal wieder ein neues Game suchen. Das passt zwar hier überhaupt nicht in die Sendung, aber ich kann nur sagen, Leute, Battlefield 3 ist der Hammer. Jo. Mehr brauche ich nicht sagen. Gut, dann war es das ja auch mit der Sendung. Im Prinzip schon. Ja. Moment mal, ganz kurz. Jetzt kriege ich einen Anruf. Okay, naja. Get on the phone and take your... Ja. Nee. Also dann sag ich mal... Blow him away. Jetzt mir kommt hier langsam das Handy entgegen. So. With chewing gum. Okay. Also, das war's dann mit dem Uncast und ich hoffe, euch hat die Sendung wieder gefallen. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns erreichen unter uncast@thenetcast.com oder twitter@androidcast. Und ihr findet uns auch auf Google Plus, einmal der Mo Maiden und einmal Rio Cook. Und die ganzen Begleittexte und Links findet ihr auf uncast.zenetcast.com, immer die Mehrzahl beachten und damit schöne Woche bis nächstes Mal. Am Montag. Montag. Also nächste Sendung ist wieder montags, gell? Okay. Also dann, tschüss. Tschüss. Google and World.